Im Frühjahr 1981 knirschte es bereits erheblich in der sozialliberalen Koalition. Die FDP suchte nach einer Ausstiegsmöglichkeit. Der Haushaltsentwurf 1982 sollte die Bewährungsprobe werden. Im Finanzministerium wurde eine streng vertrauliche Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie sollte Einsparungen im Sozialbereich erarbeiten und zum Missfallen der Haushaltsabteilung war ich auch eingeladen. Ich fasste die Summe meines aus dem Arbeitsministerium mitgebrachten Konsolidierungswissens in einem längeren Papier zusammen, das sich um eine Konzeption bemühte. Vor Beginn der Sitzung sagte der Haushaltsabteilungsleiter Hubrich zu mir: Mit Ihrem lyrischen Erguss kann man ja gar nichts anfangen. Der Minister leitete die Sitzung, nahm mein Papier zur Hand und sagte: Ich schlage vor, dass wir nach dem Papier von Herrn Sarrazin vorgehen. Das umfangreiche und unübersichtliche Konvolut der Haushaltsabteilung blieb ungeöffnet auf seinem Platz liegen. Ich kam zu Wort und konnte jeden einzelnen meiner Vorschläge mündlich erläutern. Von dem Tage an hatte ich die allerbeste Zusammenarbeit und bekam aus der Haushaltsabteilung jede Zahl, die ich nur begehrte. Es gab noch viele Sitzungen, bis die Operation 82, so hieß das Projekt, ihre endgültige Gestalt angenommen hatte. Dass sie letztlich meiner Konzeption entsprang, war mir nach den frustrierenden letzten Jahren im Arbeitsministerium eine tiefe Befriedigung. Das ganze Projekt lief unter vollständiger Geheimhaltung. Hans Mathöfer hatte nur den Bundeskanzler eingeweiht. Kurz vor der Sommerpause gab es an einem Sonntagmorgen eine Sondersitzung der SPD-Fraktion. Dort stellte Hans Mathöfer die Eckwerte des Programms vor. Nach seinen Vorgaben hatte ich dazu einen Folienvortrag erarbeitet und hatte nun das Privileg, die Folien aufzulegen. Der Vortrag schlug ein wie eine Bombe. Helmut Schmidt erläuterte die Notwendigkeit der scharfen Einschnitte. Herbert Wehner brüllte als Fraktionsvorsitzender den aufkommenden Widerspruch zusammen. Mein alter Chef, Herbert Ehrenberg, winkte mich nach dem Vortrag zu sich. Bleich vor Zorn sagte er leise zu mir: Nun hast du es ja endlich geschafft, den Sozialstaat zu ruinieren. Ich antwortete: Nein, ich habe ihn auf seine wesentlichen Aufgaben konzentriert und damit überlebensfähig gemacht. Er antwortete mit einem hier nicht zitierfähigen Kraftausdruck. Und für etwa 10 Jahre sprachen wir nicht mehr miteinander. Zum 1. Oktober 1981 wurde ich bei Hans Mathöfer Leiter des Ministerbüros. Meine Arbeit hatte ihm offenbar gefallen. Die Konjunktur verschlechterte sich weiter. Die Arbeitslosenzahlen stiegen explosionsartig an. Jede Steuerschätzung brachte neue Mindereinnahmen. Wir begannen alsbald, die nächste Konsolidierungsrunde für den Haushaltsentwurf 1983 einzuleiten. Zum 1. April 1982 wechselte Hans Mathöfer auf die Position des Postministers. Er wollte nicht mehr Finanzminister sein. Zu mir sagte er: Die Sache ist aussichtslos. Die FDP will raus aus der Koalition. Die FDP hält uns das Stöckchen hin und fordert immer neue Einsparungen. Und sie hält das Stöckchen immer höher. So lange, bis wir nicht mehr können. Er sollte Recht behalten. Unter dem neuen Finanzminister Manfred Lahnstein blieb ich Leiter des Ministerbüros. Helmut Schmidt wechselte Herbert Ehrenberg als Bundesarbeitsminister aus und die sozialliberale Bundesregierung machte im Frühjahr 1982 mit dem Haushaltsentwurf 1983 und einer Reihe von Begleitgesetzen einen neuen, allerletzten Konsolidierungsanlauf. Im Finanzministerium leisteten wir dabei zwar gute Arbeit. Im September 1981 wurde aber mit dem Beginn der parlamentarischen Beratungen deutlich, dass die Schnittmenge zwischen SPD und FDP für einen gemeinsamen Haushaltsentwurf nicht mehr ausreichte. Der FDP-Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff veröffentlichte sein Wendepapier. Bundeskanzler Helmut Schmidt entließ die FDP-Minister. Am 1. Oktober 1982 wurde Helmut Kohl mit einem konstruktiven Misstrauensvotum zum Bundeskanzler gewählt. 1985 schrieb ich in einem Rückblick auf die Finanzpolitik des Bundes 1970 bis 1982: Die sozialliberale Koalition ist letztlich an der Finanzpolitik gescheitert, wobei der fortgesetzte Haushaltsstreit eher Ausdruck als Ursache des Scheiterns war. Zuvor waren eine Hoffnung und eine Konzeption gescheitert. Die Hoffnung, es könne gelingen, durch eine entsprechende staatliche Politik unter fast allen Bedingungen Vollbeschäftigung, steigende Arbeitnehmereinkommen und einen stetigen Ausbau des Sozialleistungsapparates dauerhaft sicherzustellen. Und die Konzeption, es sei der staatlichen Finanzpolitik möglich, durch eine entsprechende Steuerung der Nachfrage das hierfür notwendige kontinuierliche Wirtschaftswachstum sicherzustellen. Für die Zukunft ist eine unabhängig von der Konjunktur verstetigte, an den Sachausgaben und einer vorsichtigen Einschätzung der langfristigen Wachstumsmöglichkeiten orientierte Haushaltspolitik vorzuziehen. Das ist für mich auch in Bezug auf die Finanzprobleme der Gegenwart unverändert aktuell. Das strukturelle Versagen auch der deutschen Finanzpolitik zeigt der säkulare Anstieg der Staatsschuldenquote am Sozialprodukt. Bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hatte dieser Anteil bei 20% gelegen. Bis Mitte der 80er Jahre stieg er auf 40%. Bis Ende der 90er Jahre dann auf 60%. Und 2012 sind es 81%. Derselbe Geist, der vor 40 Jahren die Finanzpolitik des Bundes in der sozialliberalen Koalition ruinierte, treibt auch heute noch die Konjunktur- und Finanzpolitik zahlreicher Länder an. Er ist eine wesentliche Ursache der heutigen Staatsschuldenkrise.